Babana Dula, Yoni Babylana, send we the school to be pretend as I'm fools, I'm into Paymash education. Now we are gone, the frustration. Wo fließt der Wasserfall der Kreativität, der mich leben lässt? Wo ist das Zeichen, das mir heute verrät? In wessen Richtung sich mein Kopf dreht, wenn ich mich gehen lasse? Welchen Weg ich heute laufen muss, wenn ich das Stehen hasse? Welcher Augenblick es wert ist, mal alles liegen zu lassen? Um kurz in sich zu gehen, die wahre Schönheit zu erfassen. Kurz das Dunkel zu vergessen und das besser früh als spät. Lasst uns baden gehen im Wasserfall der Kreativität. Everlasting creativity to bring the words to eyes, nations of infinity. Negativity is not the way to success, is not the way to progress. Die Ketten und keiner hält uns im Zaum. So viele denken, sie hätten es drauf, uns zu durchschauen. Sie halten sich für berufen, die Welt viel besser zu machen und reden vom Überleben mit einem Messer im Rachen. Ich kann auch lachen, ich lebe, wenn auch nicht an jedem Tag. Ich weiß, wer ich bin und dass ich das Leben mag. Ich sag's euch, ich bin mir sicher, es ist noch nicht zu spät. Lasst uns baden gehen im Wasserfall der Kreativität. Lasst uns baden gehen im Wasserfall der Kreativität.